Renate, wir schließen die Kanzlei für heute. Schalten Sie den Anrufbeantworter ein. Ach, meine Frau wird jeden Augenblick erscheinen. Ja, wir wollen noch einige Besorgungen machen. Wie? Da ist noch jemand unangemeldet im Wartezimmer? Wer ist es denn? Eine Frau. Er hat Ihren Namen nicht gesagt. Nein? Wimmeln Sie sie ab, soll morgen wiederkommen. Was denn noch? Ja, was ist sonderbar? Löcher im Kleid, komplimentieren Sie sie hinaus. Was? Ein graues Kittelkleid und schwarze Strümpfe, das mitten im Sommer, natürlich ist das merkwürdig. Ach, sie benimmt sich merkwürdig. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Hat sie vielleicht eine schwarze Kappe? Und schwarze Haare, sehr schwarze Haare. Aber das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ja, sie kann kommen. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ja? Ach, du bist es. Wer sonst? Was dachtest du? Wir sind doch verabredet, Lorenz. Hast du das vergessen? Nein, natürlich nicht. Aber... Was aber? Sei doch nicht gleich so empfindlich, Laura. Ich dachte nur, ich habe gerade jemand anderes erwartet. Aber ich habe dich doch gebeten, dir für heute Zeit zu nehmen. Ich will das nicht alles allein erledigen. Schließlich soll dir die Wiege doch auch gefallen. Was für eine Wiege? Für unser Kind. Ach ja, natürlich, die Wiege. Wir wollten doch eine richtige Wiege, so eine altmodische. Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Dass durch sanftes Wiegen und Schaukeln ein Kind die Wiederholung des Wiegens und Schaukels im Mutterleib zu erleben vermag. Das ist gut für seine seelische Gesundheit. Was ist mit dir? Nichts, nichts. Sag mal, Moment, ich muss nur... doch, im Wartezimmer ist noch jemand. Ich muss sie wegschicken, Moment. Wo ist sie denn? Was soll denn? Renate, haben Sie sie weggeschickt? Nein? Danke, danke, Sie können jetzt gehen. Hier ganz blass. Bin ich? Diese drückende Luft. Ja, es gibt bestimmt ein Gewitter. Ist irgendetwas, Lorenz? Wen hast du erwartet? Doch, irgendeine Klientin, nichts Besonderes. Eine Frau? Ja. Kennst du sie? Ja. Nein. Lüg mich nicht an, Lorenz. Ich schwöre dir... Schwöre nicht, das macht die ganze Sache nur schlimmer. Lass mich bitte ausreden, ja? Ich schwöre dir, ich kenne diese Frau nicht. Ich habe sie nie gesehen. Im Übrigen, sie ist bereits wieder verschwunden. Ja, du musst ihr doch auf der Treppe begegnet sein. Nein. Sie muss gerade in dem Moment verschwunden sein, als du gekommen bist. Ich bin niemandem begegnet. Graues Kleid? Grauer Mantel? Schwarze Strümpfe? Was, jetzt mitten im Sommer? Schwarze Haare, schwarze Kappe? Das muss ja ein verrückter Vogel gewesen sein. Ja. Ein Vogel. Wie? Und das Kleid. Mit Löchern. Was für merkwürdige Klienten suchen dich plötzlich auf. Bestimmt eine Drogenabhängige. Ja, ja, das wird es sein. Vergessen wir es. Was wollten wir noch? Ach ja, die Wiege. Ach, wenn du als Vater auch so zerstreut bist, Laurenz, das kann ja heiter werden. Komm, lass uns unsere Besorgungen machen. Und vorher gehen wir noch irgendwo auf einen Drink. Und noch einen? Ich habe Durst. Kein Wunder bei diesem Wetter. Du fragst mich gar nicht, ob ich nicht auch... Entschuldigung. Ich dachte... Du hast gar nichts gedacht. Wo du doch schwanger bist. Du bist mit deinen Gedanken völlig woanders. Ja, die Eingangstür sollte man schon schließen. Jetzt geht es los. Ein Gewitter. Was ist denn? Ich bin ein Kind. Ich habe immer noch nicht die Furcht vor Gewitter verloren. Wir sind hier sicher. Und im Trocknen. Es wird es wohl nichts mehr mit unseren Einkäufen. Na, besser so, als irgendwo durch den Regen zu laufen. Schau mal, wie das Wasser die Scheibe runterläuft. Wie ein Vorhang. Man kann fast gar nichts mehr erkennen. Sieh mal. Was? Hast du mir nicht vorhin von dieser komischen Frau in Grau erzählt? Mit einer schwarzen Kappe? Ja. Ja, das könnte sie sein. Wo? Da draußen. Ja, gerade hat sie sich so ein Ding aufgesetzt. Der Regen scheint ihr nichts auszumachen. Sie geht ganz ruhig. Wo denn? Dort, siehst du sie nicht? Jetzt gibt sie in die Ecke. Lorenz, du willst doch nicht... Ich stell doch wenigstens den Stuhl wieder auf. Ich bin gleich wieder zurück. Die Kappe habe ich für den Herrn. Ach, geben Sie mir auch einen. Den gleichen? Ja. Nein, lieber doch nicht. Es ist zu spät, es hört mich nicht mehr. Wird schon nicht schaden. Du bist ja völlig durchnässt. Was ist mit dir? Nicht. Du bist ganz verstört. Hast du sie erreicht? Wen? Die Frau, du meintest doch... Nichts. Eine tote Krähe. Was? Dort auf dem Fahrdamm. Eine tote Krähe. Jetzt suchen uns diese Vögel schon in der Stadt heim. Was? Widerlich. Willst du nicht wenigstens die Heizung anmachen, so nass wie du bist? Du holst dir bestimmt einen Schnupfen. Lorenz? Hm? Kennst du sie wirklich nicht? Irgendwie scheint sie dir doch zu schaffen zu machen. Oh, sieh mal. Was? Der Wagen vor uns. Was ist damit? Das Kennzeichen. Laura. Laura, mein Name. Und dann... Na, das ist ja drollig. Dein Geburtstag. 3740. 3.7.40. 3. Juli 1940. Kannst du erkennen, wer am Steuer sitzt? Nein, nicht genau. Eine einzelne Person. Die Rückscheibe des Wagens ist ganz nass und er hat keinen Heckwischer. Jetzt biegt er ab. Ah, es ist eine Frau. Ich glaube, sie hat schwarzes Haar. Die holen wir uns. Lorenz! Scheiße, muss er sich denn vor uns setzen? Du willst doch nicht... Die kriege ich. Ach gut. Jetzt biegt sie nach links ab. Ja. Schwarze Haare, grauer Mantel. Ich hab's genau gesehen. Die entwischt mir nicht mehr. Lorenz! Die fährt ja wie der Teufel. Das muss man ihr lassen. Aber ich bin auch nicht vom Pappe, Fräulein Nebel. Gut, die Ampel wird rot. Verdammt, sie ist gerade noch durchgewitscht. Aber das macht nichts. Ich bleib hier auf den Fersen. Du kannst doch nicht bei Rot über die Ampel fahren. Ich bleib hier auf den Fersen. Das mache ich nicht mit. Wenn du Selbstmord begehen willst, bitte. Aber wenn du auch noch unser Kind sinnlos in Gefahr bringst. Nein, lass mich raus. Also gut. Nimm dein Taxi. Sag mal, ist dir eigentlich klar, dass ich schwanger bin und dass ich mich nicht aufregen soll? Immerhin bin ich schon 39 und das ist ein... Laura, ich bitte dich nicht jetzt. Wie du willst. Thank you. Die Baracke. Das hätte ich mir denken können. Natürlich, wie konnte ich nur so blind sein? Die ganze Gegend. Der Weg. Auch jetzt noch nicht gepflastert. Das Wäldchen. Und die Wiese. Der Ahorn. Der große Ahorn steht immer noch. Und die eisernen Schaukelringe über den dicken Ast. Die Schaukel ist längst verschwunden. Aber die Baracke steht noch. Und dort ist der Wagen. Wie vermutet. Laura? Laura? Natürlich waren ja sowieso nicht viele. Was ist denn das? Das muss unser erster Ball gewesen sein. Ein Stofffetzen mit Seegras. Wir haben die Ratten drin gehaust. Ob sie noch existiert? Warte mal, wie war das? Wir haben damals abgezählt. Das siebte Dielenbrett vom Fenster aus. 4, 5, 6, 7. Und dann? Welches Astloch? Na, die Dielen bestehen fast nur aus Astlöchern. Was, das zweite oder das dritte? Moment, wo habe ich denn mein Taschenmesser? Oh ja, hier. Ja? Ja. Verbinden Sie mich bitte mit... Nein, ich brauche die Verkehrsbehörde. Worum es geht? Ich bin angefahren worden. Beziehungsweise mein PKW... Also kurz Folgendes ist passiert. Ein fremder Wagen hat mich beim Überholen derartig geschnitten, dass ich... Ja, ja, ich habe das Kennzeichen. LAU-RA Laura 3740. Was heißt denn hier Datenschutz? Ja, man gefährdet mich als Verkehrsteilnehmer und Sie kommen hier mit Datenschutz. Ja, das ist doch lächerlich. Also jetzt, hören Sie mal, ich bin Rechtsanwalt und Notar und an die Polizei, aber der will ich ja doch gerade den Halter des fremden Wagens melden. Ja, also gut, bei der Polizei. Ach, nichts zu machen. Du, was willst du denn hier? Sei doch nicht gleich so aggressiv. Du weißt doch, Laura, private Besuche in meiner Kanzlei sind absolut... Ich weiß. Ich verschwinde ja auch gleich wieder. Ich bin auf dem Weg zum Einkaufen. Der Regen hat ja Gott sei Dank aufgehört. Das mit der Wiege erledige ich nun allein. Ich mag nicht länger warten. Und deinen Anzug von gestern will ich in die Reinigung geben. Ist völlig verdreckt. Ich will gar nicht wissen, wo du dich herumgetrieben hast. Aber in deiner Jackentasche fand ich eine kleine Schachtel. Ja, ich habe mir erlaubt, neugierig zu sein und hineinzuschauen. Die Schachtel, wo hast du sie? Hast du sie etwa weggeworfen? Nein, ich habe sie nicht weggeworfen. Wo ist die Schachtel? Hier in meiner Handtasche. Gib her. Was ist mit dir? Gib mir sofort die Schachtel. Warum bist du so aufgeregt? Es ist doch nur... Ich will nicht wissen, was es ist. Gib mir sofort die Schachtel. Schrei mich doch nicht gleich an. Es ist doch etwas völlig Harmloses. Es ist nur so außergewöhnlich. Gib sie sofort her. Au, sie tut mir weh, Laurenz. Ich möchte nicht, dass du in meiner Handtasche kramst. Da ist sie. Was ist denn bloß los mit dir? Nicht. Geh einkaufen. Stör mich nicht länger. Ich werde mich nicht aufregen. Auf Wiedersehen, Laurenz. Was? Ach ja. Auf Wiedersehen, Laura. Diesen Eierlikör. So. Wenn zwei Freundinnen in nicht mehr ganz jugendlichem Alter wie wir zusammen sind, trinken sie Eierlikör. Schadet auch dem Baby nicht. Bitte. Ivo, ein kleines Glas beruhigt die Nerven. Gut, dass du mich angerufen hast. Weißt du, wenn eine Frau schwanger ist, benehmen sich die Männer oft wie Idioten. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so. Einer glaubte, sich zu der Zeit unbedingt eine Freundin anschaffen zu müssen. Deshalb habe ich ihn ja auch vor die Tür gesetzt. Ist es das? Ach, ich weiß nicht. Er ist schon seit Wochen irgendwie unruhig, nervös. Ich habe es immer auf das Baby geschoben, die Geburt. Er wird im nächsten Jahr 50, bis sich als Vater zu alt fühlt. Aber oft sind gerade die älteren Väter die Idealen. Erst hat er sich so gefreut. Jetzt läuft er herum wie ein Tiger im Käfig. Ich verstehe es nicht. Als ob ich nicht das Recht hätte, nervös zu sein. Aber nein, ich muss ihn beruhigen. Das Wichtigste ist doch, dass der Arzt sagt, dass alles in Ordnung ist. Und das ist es doch. Ja. Aber vor ein paar Tagen? Da war eine neue Klientin bei ihm. Seither ist er wie ausgewechselt. Was für eine neue Klientin? Ach, irgendeine sonderbare Erscheinung in einem zerrissenen Kleid. Aber das ist es gar nicht. Gestern. Hm? Gestern rief mich ein fremder Zahnarzt an. Er wollte eigentlich Laurenz haben. Ich fragte ihn, was denn los sei. Mein Mann habe doch, soweit ich wisse, tadellose Zähne. Nun, er druckst ein wenig herum. Das eben sei das Problem. Laurenz habe ein tadelloses Gebiss, ganz ungewöhnlich gut für einen nahezu 50-Jährigen. Und ob ich davon unterrichtet sei? Laurenz wolle sich alle seine Zähne ziehen lassen. Ein Irrsinn. Die Zähne? Ja, die Zähne. Und sie sind gesund. Die Zähne. Alle. Um Gottes Willen. Was? Hört dieser Wahnsinn denn nie auf? Was sagst du? Ach, nicht. Und? Ich habe Lawrence zur Rede gestellt. Er hat geschrien, das ginge mich gar nichts an. Schließlich seien es seine eigenen Zähne, so eine Idiotie. Dann wurde er plötzlich ganz liebenswürdig. Ich soll ihm ja keine Sorgen machen, am wenigsten um das Baby. Er werde alles arrangieren. Ja. Wie? Was war das für eine Frau, diese neue Klientin? Ich weiß nicht. Ich sehe schon weiße Mäuse. Vielmehr graue Mäuse. Es war eine Frau in Grau. Hast du sie gesehen? Nein. Ich glaube auch nicht, dass es etwas Ernstes ist. Lawrence war nur so sonderbar. Ich habe ihn an jenem Abend abgeholt. Und er behauptete, ich müsse ihr doch auf der Treppe begegnet sein. Aber ich habe niemanden gesehen. Und dann... Und dann? Dann meinte ich, sie doch gesehen zu haben. Ja, wir waren noch etwas trinken bei dem großen Gewitter letzte Woche. Ich schaue durch die Scheibe und sehe eine Frau. Genau wie er sie mir beschrieben hat. Wie hat er sie denn beschrieben? Naja, graues Kleid, grauer Mantel, schwarze Strümpfe. Ach, und eine schwarze Kappe. Auf schwarzen Haaren eine schwarze Kappe. Weißt du, so eine altmodische kleine Kappe, wie die Puppenkinder aus dem vorigen Jahrhundert manchmal tragen. Und was hast du gesehen? Naja, ich meinte es zu sehen. Die Scheibe war ja tropfnass. Ich sagte nur zu Lawrence, da sieh mal, deine Klientin. Ist sie das? Ja, schon sprang er auf und raste hinaus. Ich schenke mir noch einen ein, darf ich? Sicher. Ja, und da war noch etwas. Was? Etwas ganz Verrücktes. Es ist zu blöd. Sag's trotzdem. Lach mich meinetwegen aus. Ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, die Frau ist gar nicht nass geworden. Wie meinst du das? Das Gewitter, es regnete doch in Strömen. Aber die Frau, sie ging ganz ruhig. Und sie war überhaupt nicht nass. Also kam es mir jedenfalls vor. Oh, jetzt hast du dein Eierlikör umgekippt. Ah, macht nichts, hier hast du ein Taschentuch. Es tut mir leid. Du zitterst ja. Ist nichts. Du bist ganz weiß. Der Eierlikör. Ich vertrag das Zeug wahrscheinlich nicht mehr. Du bist doch nicht etwa auch? In meinem Alter. Mit fast 50. Das ist durchaus möglich. Sag mal, hat Lawrence dir eigentlich je etwas über die Familiengeschichte der Kronenburgs erzählt? So gut wie nie. Und das ist ja ganz eigen. Ich weiß nur, dass die Familie aus dem Osten stammt. Sie soll sehr alt sein. Sie ist es. Ein Zweig der Familie stammt ursprünglich aus Spanien. Es sind Sepharden. Was sind sie? Spanische Juden. Und wahrscheinlich noch früher aus dem arabischen Kulturkreis. Meine Güte. Eine andere Linie weist die ersten polnischen Kreuzritter vor. Sehr vornehm, was? Auf alle Fälle sehr alt. Und sehr eigen. Warum Lawrence dann ausgerechnet mich geheiratet hat? Eine ganz banale bürgerliche. Ich denke, aus einem einfachen Grund. Nämlich? Weil du eine ganz normale bürgerliche bist. Na, jedenfalls ist Lawrence wie ein Bettelkind aufgewachsen. Das hat er mir erzählt. Sie haben durch den Krieg alles verloren. Nach der Flucht aus dem Osten ist er in einer Baracke aufgewachsen, bei Sarchem. Einem kleinen Ort in den Wäldern südlich der Endelbe. Na, von daher kennst du ihn ja. Ja. Aber Lawrence hatte auch eine Schwester. Eine Zwillingsschwester. Oh, hat mir nie davon erzählt. Nein? Und du auch nicht. Was ist mit dieser Zwillingsschwester? Sie ist gestorben. Gestorben? Mit 7 Jahren. Woran? An... Ach, man weiß es nicht so genau. Die ärztliche Versorgung war damals ja noch sehr schlecht. Wieso? Na, so kurz nach dem Krieg 1947, man hatte nichts, es gab nichts, wenig Medikamente. Wie war ihr Name? Laura. Ach. Sie starb genau an seinem Geburtstag im Juli. Also an beider Geburtstag. Sie sind ja Zwillinge. Wie furchtbar. Hat mir nie davon erzählt. Wie war sie? Ja, du bist doch mit beiden aufgewachsen, damals als Dorfkind aus Sarchem. Das sind alles alte... Ich weiß es nicht mehr so genau. Na, aber ich erinnere mich an meine erste Freundin sehr gut, mit 7 Jahren. Nur sie war... War sie Lorenz ähnlich? Ähnlich? Ja. Auch sie hatte dieses rabenschwarze Haar, wie Lorenz und wie du. Und sonst? Ah, sie war... Sie war... Ganz, ganz anders. Warum bist du plötzlich so einsilbig? Ich? Ja. Naja, die beiden waren keine eineigen Zwillinge, wenn du das meinst. Sie waren sich nicht ähnlich. Als ich sie kennenlernte, da... Ja? Laura, ein andermal. Ich muss dringend Joachim abholen. Du weißt, wie ungeduldig er wird, wenn ich ihn sitzen lasse. Ich habe das Auto, diese Parkerei in der Innenstadt, da lässt er sich lieber abholen. Aber ein andermal. Gibt es denn da irgendetwas zu verbergen? Oh nein, nichts. Alles alte Kamel. Du hast es plötzlich so eilig. Wie war sie? Sie war außergewöhnlich. Ja. Ich erzähle dir mal von ihr, bestimmt. Versprochen ist versprochen. Tschüss. Gestorben. Genau an ihrem Geburtstag. An seinem Geburtstag. Warum? Warum ich mich mit diesem Vorschlag an Sie wende? Na sicher, es besteht kein konkreter Anlass. Wieso umso verwunderlicher? Ich möchte einfach vorsagen. Im Falle eines Falles. Meine Frau erwartet ein Kind und ich bin nicht mehr der Jüngste. Sie, Herr Kollege, und ich, wir haben zusammen studiert. Man kann fast sagen, wir sind befreundet. Naja, beide führen wir eine gut gehende Anwaltspraxis. Rüdiger. Sollte mir je irgendetwas zustoßen, wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie in diesem Fall meine Angelegenheiten ordnen könnten. Nein, meine Frau wird dazu sicher nicht imstande sein. Na, es ist doch eine recht komplizierte Materie. Na, kurz und gut, meinen Kundenstamm wüsste ich bei Ihnen in guten Händen. Und, also meine Frau würden Sie sicher nicht übers Ohr hauen. Nein, nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Nein, ich... Bin durchaus nicht sterbenskrank, durchaus bei körperlicher und geistiger Gesundheit. Einen Augenblick, Rüdiger. Bist du wahnsinnig? Ich Laura, glaube, du bist wirklich wahnsinnig. Bitte, ich telefoniere, ja? Du hast es also tatsächlich geschafft. Setz dich. Einen Augenblick, Rüdiger, bitte. Laura, wir sprechen alles in Ruhe miteinander. Ruhe, du bringst mich noch ins Grab. Du bringst mich ins Grab. Oder wie soll ich verstehen, dass du den Wahnsinn... Jetzt hältst du mal kurz den Mund. Ich telefoniere, es ist wichtig, ja? Rüdiger, bitte entschuldigen Sie. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, am besten vereinbaren wir einen Termin, um alles in Ruhe durchsprechen zu können. Ja, bis dann. Bitte entschuldige den Ausbruch. Warum hast du das getan? Was getan? Du weißt schon. So, das. Weißt du? Es gibt Dinge. Aber seine Zähne waren doch gesund. Gerade darum. Was darum? Du wirst es nie begreifen. Ich hoffe, dass du es nie begreifen wirst. Ich begreife es ja selbst nicht. Sich alle Zähne ziehen zu lassen. Bis auf 2. Der Zahnarzt hat mich angerufen. Laura. Nein, vielmehr, ich habe ihn angerufen. Ich gebe es zu. Laura. Nenn mich nicht so. Aber du bist Laura. Oh ja, mit dem braven schwarzen Haar. Was? Was ist denn das da in der Ecke? Was? Ein Spaten? Wir haben doch gar keinen Garten. Nein. Ja, was in aller Welt willst du mit einem Spaten? Eine Krähe erschlagen. Bitte? Eine Krähe erschlagen. Und jetzt lass mich allein. Sie meinen also, dass eine Frau, die mit 39 Jahren ihr erstes Kind erwartet, hysterisch sein müsse? Nein, das haben Sie nicht gesagt, aber Sie haben es angedeutet. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Jetzt bin ich die Verrückte. Laurenz jagt hinter einem Phantom her, lässt sich die Zähne ziehen, kauft einen Spaten, um eine Krähe zu erschlagen, aber ich bin wahnsinnig. Was ist los? Was ist da bloß los? Da ist er, ein ganz normaler Mann. Fröhlich einen Gassenhauer pfeifend, so als wäre alles in Butter. War das der Gewohnheits- und Beruhigungskuss? Musst du mal wieder verreisen? Hinter fremden Autos herjagen? Es geht dir nicht gut. Unser Hausarzt hat mich angerufen. Unser Hausarzt? Dich ruft er an. Nein, es geht mir nicht gut. Ich bin hysterisch, weil 39 Jahre und in panischer Angst vor der Geburt. Schwangerschaftswahnsinn nennt man das. Ich habe mir auch schon eine Hacke gekauft, um unser Baby zu erschlagen. Laura, bitte, red nicht so daher. Wie soll ich denn reden? Ich sorge dafür, dass mit dem Geschlecht der Kronenburgs endlich alles einmal so normal verläuft wie in anderen Familien auch. Ich hoffe, es gelingt mir. Was meinst du damit? Komm, setz dich mal zu mir. Was bedrückt dich? Was sind das für Anspielungen? Was ist mit deiner Familie? Warum erzählst du mir nie etwas? Hier, nimm. Dein Siegelring? Ja. Es ist ein besonderer Ring. Na, der Ahnenring. Und so etwas wie ein Ring der Kraft. Und der Verpflichtung. Ich will ihn nicht. Er gehört dir. Ach, schon wieder so etwas Mysteriöses. Der Ring wird dich beschützen. Vielmehr unsere Tochter. Woher willst du wissen, dass es ein Mädchen wird? Wozu gibt es heutzutage Ultraschall? Ein Mädchen? Na also. Aber wir waren uns doch einig, uns überraschen zu lassen. So? Hör zu. Es wird ein Mädchen und sie wird Laura heißen. Nein, auf keinen Fall. Es muss sein. Warum? Ich bitte dich darum. Ich will den Ring nicht. Was ist denn? Ach ja, Krähen. Eine hockte vorhin am Fenster. Sie werden immer frecher. Am Fenster? Ja. Sie schaute mich ganz böse an. Das ging mir durch Mark und Bein. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es eine Krähe war. Sie war nicht schwarz. Sah sie so aus wie die auf dem Ring? Hm? Es ist eine besondere Krähe. Eine Nebelkrähe. Und wie sehen die aus? Grau. Nur Kopf und Flügel schwarz. Und natürlich die Beine. Weißt du, wie ich meine Schwester genannt habe? Kleine Nebelkrähe. Sie trug nach dem Krieg immer das gleiche graue Kittelkleid mit schwarzen Ärmeln. Wir hatten ja nichts zum Anziehen damals. Und sie hatte schwarze Haare. Rabenschwarz wie du. So. Aber ich habe dir doch von meiner Schwester erzählt. Nein, nie. Naja. Die kleine Nebelkrähe. Übrigens, wenn zu deiner Linken eine Krähe ruft, bedeutet das Glück. Und zu meiner Rechten? Darüber ist nichts bekannt. Ach, darüber ist nichts bekannt. Hast du noch mehr derartigen Unsinn auf Lager? Es ist kein Unsinn. Übrigens, ich muss heute Abend noch weg. Nein, bitte. Es ist schon wieder ein Gewitter angesagt. Außerdem können die Wehen jederzeit einsetzen. Es ist dringend. Bitte nicht. Es hängt viel davon ab. Und von der Geburt hängt nicht viel ab. Doch, eben. Bitte bleib bei mir, wenigstens diesen Abend. Es ist nicht möglich, gerade diesen Abend nicht. Was kann denn wichtiger sein als... Als unser Kind, richtig. Ich werde Lena anrufen, dass sie bei dir bleibt, für alle Fälle. Laurenz. Das war das schon wieder. Ich rufe Lena an. Verlier den Ring nicht. kleine Nebelkrähe. Ich habe deine Zeichen verstanden. Du bist gekommen. Unser Vertrag, der Fluch derer von Kronenburg. Es muss sein, ich beuge mich. Ich habe mich lange gewehrt. Ich wollte es vergessen. Ich wollte es nicht glauben. Aber du bist gekommen, mich zu mahnen. Das Kind. Ich beuge mich dem Gesetz. Unserem Fluch. Warum hat Lorenz das getan? Was getan? Mich allein gelassen. Er wollte dabei sein. Bei der Geburt. Er hat es mir versprochen. Er kommt bestimmt rechtzeitig zurück. Er kommt nicht zurück. Ich spüre es. Ach, du bist aufgeregt. Das ist verständlich. Meine Güte, wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich war bei meinem ersten Kind. Ja. Ich spüre es. Es ist ein Verhängnis. Was meinst du? Die Kronbox. Irgendetwas stimmt nicht. Warum hat Lorenz mich geheiratet? Ich nehme an, weil er dich geliebt hat. Geliebt hat? Ach was, ich meine... Du hast Unrecht, Lena. Er hat gar nicht mich geheiratet. Wie? Er hat meine Haare geheiratet. Meine rabenschwarzen Haare. So schwarz wie die Haare seiner Schwester. Und sie hieß Laura. Laura. Verstehst du? Auch mich hat er immer Laura genannt. Du heißt bei mir Laura, hat er mit großer Bestimmtheit gesagt. Warum habe ich mich nur nicht gewehrt? Ich heiße doch Luise. Sehe ich ihr ähnlich? Wem? Seiner Schwester. Sie war 7 Jahre, als sie dann... Sie starb. Und ich sterbe auch. Unsinn! Du wirst jetzt bald ein gesundes Kind zur Welt bringen. Ja, das vielleicht noch. Sehe ich hier ähnlich? Laura. Luise. Luise, Laura war damals ein Kind. Sehe ich hier ähnlich? Du zögerst. Warum hat er nicht dich geheiratet? Du hast ihn doch geliebt. Liebst ihn noch? Laura. Ich weiß, was ich weiß. So etwas spürt man. Nicht wahr? Ich habe recht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wirklich nicht? Ich bin sehr müde. Ich glaube, die Wehen setzen ein. Fahr mich in die Klinik. Oh, dieser furchtbare Regen. Hat er nicht eine Krähe geschrien? War das zu meiner Linken oder zu meiner Rechten? Ich fantasiere schon. Lena, kümmerst du dich um Lorenz? Was soll das? Du brauchst jetzt Hilfe. Nicht mehr lange. Es wird etwas Schreckliches geschehen. Ich spüre es. Thank you. Herr Wertmüller? Ja. Bleuler. Von der Kriminalpolizei. Wir sprachen uns am Telefon. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir mussten uns an Sie wenden. Sie waren gewissermaßen eine Vertraute. Und ja, dann nur noch seine Frau. Eine Tragödie. Ich habe etwas Ähnliches noch nicht erlebt. Fast gleichzeitig. Ein Verhängnis. In seinem Testament jedenfalls hat er sie als Treuhänderin seines Vermögens und als Erzieherin seines Kindes eingesetzt. Merkwürdig. Er hat alles vorab geordnet, als ob er gewusst hätte. Wie hieß doch seine Frau? Laura. Eigentlich Luise. Er nannte sie nur Laura. Wie seine Zwillingsschwester. Ja, merkwürdig. Ja, auf meiner Fahrt hier zum Friedhof begegnete mir ein Wagen mit dem Kennzeichen Laura. Konnten Sie die Insassen erkennen? Ja, ein Mann und eine Frau. In grauen Mänteln? Ja, und beide hatten schwarze Haare. Sie bedienen sich immer noch der Zeichen. Was sagten Sie? Nichts. Das ist das Grab, nicht wahr? Laura von Kronenburg, geboren 3. Juli 1940, gestorben 3. Juli 1947. Sie ist genau 7 Jahre alt geworden. Die da auferstehen nach der Zahl der vorgesehenen Jahre zum Wohle derer, die sie lieben. Bibelspruch? Ich kenne mich nicht aus. Dort unter der Plane? Ja. Wie ist er gestorben? Ja. Er muss ins Grab gestürzt sein und er hat sich das Genick gebrochen. Sie waren schon lange mit der Familie befreundet? Seit meiner Kindheit. Können Sie sich denken, warum er das Grab seiner Schwester geöffnet hat? Hatte er vielleicht eine kleine Schachtel bei sich? Ja. Ja. Und in der Schachtel? Ja, etwas sehr Mysteriöses. Er hatte eine Schachtel mit 20 kleinen Zähnen bei sich. Milchzähne eines Kindes. Und etwas Grauenvolles. Was? Ja. Wie die Handlung eines Geistes gestört. Ich kann es mir nicht anders erklären. Seine eigenen Zähne, bis auf 2. Und die hat er... Die hat er? Ja, sich selbst ausgeschlagen. Mit dem Spaten. Mein Gott. Und da ist noch etwas. Es existiert kein Sarg. Keine Überreste, nichts. Was sind das für 2 Vögel dort in der Esche? Kennen Sie sich aus? Sie sind ungewöhnlich groß. Raben? Es sind Nebelkrähen. Ah. Sie siedeln eigentlich östlich der Oder. Warum das Paar sich hierher verirrt hat, ich weiß es nicht. Ja, der Regen wird stärker. Lassen Sie uns den Rest in meinem Büro besprechen. Wir waren Spielkameraden, Laura, Laurenz und ich. Und unzertrennlich. Ich war fasziniert von ihm. Von ihren pechschwarzen Haaren und ihrem fremdländischen Aussehen. Die Mutter war gestorben bei der Geburt der Kinder. Wie übrigens auch deren Mutter bei ihrer Geburt. Mhm. Ja. Im Winter 1946, 47, Sie wissen vielleicht noch, Das war jener strenge Nachkriegswinter. Ohne Nahrung, ohne Feuerung. Ja, ja, ja. Da wird Laurenz todkrank und Laura beginnt, ihre Zähne zu verlieren. Ja, ich weiß. Völlig natürlich. Zahnwechsel beginnt mit 6, 7 Jahren. Aber mit jedem Zahn, den Laura verliert, wird sie schwächer und schwächer, während Laurenz zusehends gesundet. Mit dem letzten ausfallenden Zahn, Laura ist inzwischen todkrank, die Ärzte stehen vor einem Rätsel, vertraut sie uns, Laurenz und mir, ihr großes Geheimnis an. In ihren, Lauras Zähnen sei das Leben. Sie verschenke ihr Leben jetzt an Laurenz. Aber wenn ihm selbst ein Kind geboren werde, ein Mädchen, würde sie wiederkommen, ihn zu mahnen, ihr Leben wieder einzufordern. Ja, abstrus, ich weiß. Ich weiß. Aber wir Kinder fanden das durchaus plausibel und außerdem tatsächlich Laura stirbt. Und Laurenz wird gesund. Ja. Wir haben damals die kleinen Milchzähne von Laura aufbewahrt. 20 an der Zahl. Und sie unter heiligen Schwüren, niemals einem Sterblichen das Geheimnis zu verraten, in einem Astloch der Dielenbretter einer Baracke versteckt. Wir wollten in unserem kindlichen Verständnis das Leben von Laura aufbewahren. Wenn man dieser Gruselgeschichte glauben will, dann ist es nur logisch, wenn Laurenz, um den Tod seiner Frau zu verhindern, seine Zähne, das heißt sein Leben, opfert. Ja. Ja, das hat nichts genützt. Laura ist trotzdem bei der Geburt gestorben. Also es ist schwer zu verstehen. Entschuldigung. Leute. Ja. Ja, danke. Die Klinik. Sie wollen wissen, ob der Name Laura für das Neugeborene richtig sei. Nein, auf keinen Fall. Luise. Aha. Luise. Ja. Das müssen Sie unbedingt machen. Bitte, was? Aha. Das ist ja merkwürdig. Da ist noch eins. Ja? Erschrecken Sie nicht. Die Kleine lässt etwas völlig Außergewöhnliches erkennen. Eine Andeutung vorerst, aber eine Reihe von klitzekleinen perlweißen Zähnen. 20 an der Zahl. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir heute Die Nebelkrähe. Hörspiel von Eike Gallwitz. Die Rollen und ihre Sprecher waren Laurenz von Kronenburg, Walter Renneisen, Laura seine Frau, Hedi Kriegeskotte, Lena bei der Freundin, Heidemarie Rohweder und Kommissar Bleuler, Peter Röhring. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Waltraud Gruber. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.